Deutschen Abendlandes. Er hat selbst erklärt, dass er Geschichte, Zitat, mit höchster Teilnahme des Geistes und des Herzens betrieb, und zwar in der Absicht, um durch sie zu begeistern. Und da er von Raumer vielen seiner Zeitgenossen aus den Herzen sprach und obendrein ein glänzender Darsteller war, fand seine Geschichte der Hohenstaufen schnell allgemeine Anerkennung. Selbst Ranke hat es ihm als hohes Verdienst angerechnet, dass er mit dieser Geschichte, Zitat, der deutschen Nation eine der größten Epochen ihrer Vergangenheit in lebendige Erinnerung gebracht habe, Zitat zu Ende, und seine Bemühungen, auch die sogenannten Altertümer in sein historisches Werk aufzunehmen, wurde ihm von Ranke hoch angerechnet. Gerade durch sie würde es zu einem Werk der modernen Historiografie, deren Charakteristikum nach Ranke darin bestehe, dass sie alle Elemente des Lebens, die zu der universalen Entwicklung mitwirken, zusammenzufassen und zur Anschauung zu bringen sucht. Ranke hat freilich auch die Schwächen des Werkes von Raumers erkannt und dazu kritisch angemerkt, dass Raumer die Kategorien des Staatslebens seiner Zeit in seine Forschungen über das 12. und 13. Jahrhundert übertragen habe. Was er nicht anmerkt, was aber noch viel schwerer wog, war die Tatsache, dass Raumer zwar Quellenstudien betrieb, dass er aber einen unkritischen Gebrauch von seinen Quellen machte und sich davon auch nach dem Siegeszug von Niebuhrs bahnbrechendem Werk nicht abbringen ließ. Er machte kein Hehl daraus, dass er als Historiker weniger Forscher als Publizist und zeitgenössischer Politiker war. Prüft man vor diesem Hintergrund seine Darstellung des Rittertums, so erweist sich, dass sie zum allerwenigsten auf seinen eigenen Forschungen beruht. Er hat selbst als seine beiden Gewährsmänner den bedeutenden französischen Kulturhistoriker Lacurne de Saint-Palais und dessen deutschen Nacheiferer Johann Büsching genannt, und in seinen Sachmitteilungen bleibt er auch ganz in ihrer Spur. Um seinen eigenen Anteil zu erkennen, empfiehlt es sich, kurz auf seine beiden Gewährsmänner einzugehen. Saint-Palais, den Friedrich Meinecke unter die Vorläufer des Historismus eingereiht hat, gehört zu den folgenreichsten Erforschern des Rittertums, der noch bis Heusinger nachwirkt. Er hat als Edelmann des Ancien Regime, der sich dem Rittertum noch innerlich verbunden fühlte, zudem als Sammler und Kenner der Troubadour-Dichtung die Erscheinungen, die Leistungen und die Tugenden des Rittertums als sein später Bewunderer dargestellt, und da er es mit den Augen des französischen Patrioten sah, wurde das Rittertum in seiner Darstellung zu einer rein französischen Erscheinung der ruhmvollen Verkörperung des französischen Mittelalters, der nur eines abging, nämlich, dass sie nicht auf der Höhe der französischen Aufklärung seiner eigenen Zeit stand. Sowohl in dieser Wertung wie in der Begrenzung des Rittertums auf Frankreich wich Büsching von seinem französischen Vorbild ab. Ihm lag zwar das deutsche Rittertum am Herzen, das er nun aber nicht anstelle des französischen Rittertums setzen wollte, sondern dass er von vornherein in einem weiteren Zusammenhang sah, wobei ihm die quellenmäßig gut fundierten älteren Übersichten von Ducange und vor allem von Muratori zu Hilfe kamen. Wenn er im Rückgriff auf sie auch noch zu keinem geschlossenen Bild gelangte, sondern wie er selbst bescheiden bemerkt, nur ein Mosaik des Ritterwesens bieten kann, so weiten sich seine Beispiele doch von Frankreich und Deutschland auf England, Italien und Spanien aus und zeigen damit an, dass das deutsche Rittertum als Teil einer größeren Erscheinung gesehen werden muss, an der zumindest mehrere europäische Nationen Anteil haben. Und da Büsching seinem Vorbild Saint-Palais in dem wesentlichen Punkt, der den Gewinn seines Werkes ausmacht, gefolgt ist, darin nämlich, dass er neben den erzählenden und dokumentarischen Quellen auch die Dichtungen der Zeit, die er eigentlich neu entdeckt hat, heranzieht, gelangt er zu einer Darstellung der ritterlichen Lebenswirklichkeit, die nicht nur die Verfassung des Rittertums und den ritterlichen Alltag in Kampf und Spiel, sondern auch sein Selbstverständnis in der Dichtung und seine Ideale, wenn auch nur bruchstückhaft, umfasst. Saint-Palais und Büsching haben damit nicht nur das Material, sondern auch die Grundkonzeption geliefert, auf denen die Darstellung von Raumers beruht, die gleichwohl den Stempel und die Handschrift des Verfassers trägt. Was Büsching nur andeutet, spricht er viel klarer und viel eingängiger aus. Beispielhaft seine Bemerkungen über den Ursprung des Rittertums, der nach Zitat nicht an einer bestimmten Stelle oder an einer stark hervortretenden Tatsache nachzuweisen ist, sondern so, wie sich das Lehnswesen unter Adel anfangs unbemerkt und allmählich entwickelte, so auch das Rittertum. Und er fährt fort, manchen Völkern fehlt es ganz, bei anderen tritt es nur als unvollkommene Nachahmung hervor. In den germanischen Völkern, und das ist nun der Anteil seiner Zeit und auch von Büsching besonders, von Raumer besonders, in den germanischen Völkern hat es die höchste Vollendung erreicht, obgleich die Eigentümlichkeit jedes Einzelnen auch hier nicht zu verkennen ist. Das Beispiel zeigt, wie geschickt von Raumer sich die Forschungen von Saint-Palais und Büsching zunutze macht, sie umändert und sie auf eine schlüssige Formel bringt. Seine Stärke liegt offensichtlich in der Kombination, die allerdings voraussetzt, dass ihm brauchbare Daten zur Verfügung stehen. Wo das nicht der Fall ist und er zum Beispiel über seine Gewährsmänner hinausgeht, schlägt die Stärke leicht in Schwäche um, denn dann kombiniert er zwar auch, aber ohne die nötige Absicherung in den Quellen. Bezeichnend dafür etwa seine vagen Bemerkungen über die Möglichkeit, dass auch nicht völlig freie Männer in den Ritterstand eintreten können, was er als Zeichen dafür ansieht, dass der Ritterstand, das ist wieder Zitat, gewissermaßen das Bürgertum mit dem Adelswesen vermittelte. Es liegt auf der Hand, dass hier nicht der Historiker, sondern der Zeitgenosse spricht, der seine Vorstellungen und Wünsche auf die Vergangenheit überträgt, wie dies auch Ranke schon in Bezug auf die Kategorien des Staatslebens festgestellt hatte. In der Tat beziehen die Kombinationen Raumers auch die Ideen seiner Zeit mit ein. Sein Verhältnis zur Vergangenheit ist das direkte Korrelat zu seinem Engagement für seine Gegenwart. Charakteristisch ist die Verbindung nationaler, wie er zu sagen liebt, vaterländischer und universaler Vorstellungen, die er nicht nur mit der Romantik, sondern gleichsam als Restbestand auch mit der Aufklärung teilt. Sie haben sein Werk im Ganzen imprägniert und es ist kaum zweifelhaft, dass die allgemeine Anerkennung, die er dafür fand, nicht zuletzt auf die starke Übereinstimmung zurückgeht, die zwischen seiner Schilderung der Stauferzeit mit den bestimmenden Ideen seiner Gegenwart bestand. Auch sein Bild vom Rittertum fügt sich lückenlos in diesen Zusammenhang ein. An diesem Bild ist zweierlei charakteristisch, nämlich erstens die idealisierte Darstellung des Rittertums, das in der Zeit der Hohen Staufen seinen Höhepunkt erreicht habe, und dank seiner nachhaltigen Prägung durch Christentum und Germanentum in besonderem Maße der Sinnesart der deutschen Völker entsprochen habe. Und zweitens der Versuch, das Rittertum in seiner vollen Lebensbreite zu erfassen, als eine Erscheinung, die die gesamte Geschichte von der Verfassung und Politik bis zur Religion und Literatur berührt, eingespannt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Man erkennt deutlich, dass sich in der Tendenz zur Idealisierung der Verbindung nationaler und universaler Vorstellungen und in der Bemühung, das Rittertum als Gesamterscheinung gleichsam in seiner Totalität zu erfassen, Grundtendenzen des romantischen Bewusstseins des frühen 19. Jahrhunderts widerspiegeln. Diese Tendenzen haben bekanntlich die Jahrhundertmitte nicht oder doch nur vereinzelt überlebt. So überrascht es nicht, dass die repräsentative Darstellung des Rittertums aus dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von Georg Weitz sich von der Darstellung von Raumers wesentlich unterscheidet. Sie ist ein methodisches Meisterstück, im Grunde weniger Darstellung als Forschungsresümee, dementsprechend genauer, im Einzelnen reicher, aber was nicht übersehen werden kann und darf, auch enger als die Darstellung von Raumers. Dabei lassen wir ganz auf sich beruhen, dass sie zeitlich bereits um 1150 abbricht, also die Zeit der Entfaltung unter den Staufern nicht mehr einbezieht. Was als erstes in die Augen springt, ist der reiche Quellenapparat, auf dem Weitz seinen Überblick stützt. Er ist die sichtbare Frucht der veränderten Forschungssituation, die durch die Stiftung des Freiherrn vom Stein das grundlegende Quellenwerk der Monumenta Germaniae Historica ermöglicht worden ist. Weitz, der zu ihren frühesten und intensivsten Mitarbeitern gehört, hat sie sich voll zunutze gemacht. Er geht vom berittenen Kriegsdienst aus, schildert, wie dieser eine eigene Lebensform bedingt, die Vasallen und Ministerialen umfasst und sich schließlich zum Ordo Militaris, zum Ritterstand, verfestigt. Dieser Ritterstand umgreift nach Weitz den ganzen Adel. Adliges, im Unterschied zu Raumer, bei dem das Bürgertum hier vermittelnd eine Rolle spielt, nach Weitz ist es bezogen auf den Adel, adliges und ritterliches Leben decken sich, doch schließt das Verhältnis von Adel und Rittertum verschiedene Stufen ein. Ein Graf ist als Ritter nicht mit seinem Ministerialen gleichzustellen und ein Ministeriale, der als Ritter zweifellos zum Adel gehört, gilt rechtlich trotzdem auch weiterhin als unfrei, es sei denn, dass der König oder sein Herr ihn mit der Freiheit begabt. Gleichwohl gehören alle zusammen zur Militia, bilden sie gemeinsam den Ritterstand, in dem die soziale Gemeinsamkeit die rechtlichen Schranken überbrückt. Die soziale Veränderung wird dann die rechtliche Fixierung nach sich ziehen. Doch darauf geht Weitz nicht mehr ein. In seiner Darstellung erscheint der Ritterstand als ein adliger Stand, und zwar ein Berufsstand, der noch nicht abgeschlossen war und daher dem Tüchtigen den Aufstieg zum Adel ermöglichte, was übrigens in gewissen Grenzen auch in der Folgezeit in der Tat immer möglich war. Vergleicht man diese Darstellung von Weitz mit der von Raumers, so können wir über unsere vorausgeschickte Andeutung hinaus jetzt genauer sagen, sie zeichnet sich ihm gegenüber durch eine außerordentliche Sachlichkeit aus. Die Quellen bestimmen den Text. Selbst die Urteile, die nur sparsam einfließen, werden, soweit dies nur möglich ist, auf Quellenaussagen gestützt. Nationale Wertungen kommen in diesem Zusammenhang überhaupt nicht vor. Was besonders auffallen muss, wenn man bedenkt, dass in den älteren Arbeiten die nationale Komponente eine wichtige, oft geradezu die bestimmende Rolle spielt. Dies ist hier offensichtlich nicht mehr der Fall. Und es fällt ebenfalls auf, dass mit den nationalen auch die universalen Kategorien verschwunden oder jedenfalls in den Hintergrund getreten sind. Bestehen bleibt lediglich der nationale Rahmen der Darstellung, der für die gesamte Verfassungsgeschichte gilt, aber keine ausschließliche Geltung hat. Was das Rittertum angeht, so ist vor allem die Verbindung mit Frankreich, wie selbstverständlich auch die mit Italien, durchaus im Blick. So etwa bei der Erwähnung der Waffenspiele und Turniere, die überhaupt sehr vielsagend ist. Weiz spricht ihnen sogar, ähnlich wie Raumer, eine große Bedeutung zu, die aber von beiden bezeichnenderweise unterschiedlich akzentuiert wird. Während Raumer auf die gesellige, ergötzliche Seite des Turniers abhebt, spielt diese Seite bei Weiz überhaupt keine Rolle. Er beschränkt sich auf den verfassungsgeschichtlichen Aspekt, indem er die Bedeutung der Waffenspiele und Turniere für die Ausbildung und bestimmtere Abschließung des Ritterstandes, sein Zitat, zur Leitidee seiner Darlegung macht und dabei ihre Ausbreitung über ganz Europa, die Ausbreitung des Rittertums über ganz Europa betont. Man sieht, die positiven Seiten bei Weiz sind unverkennbar, unverkennbar aber auch, dass seine Darstellung auf auch vieles ausspart, was Raumer berichtet und sogar besonders wichtig genommen hat. Das heißt, das Bild, das er vom Rittertum bietet, ist zwar genauer, dafür aber auch erheblich enger als das von Raumer. Es umgreift offensichtlich nur einen Teil der ritterlichen Wirklichkeit. Es sind sogar bedeutende Bereiche, die er im Unterschied zu Raumer beiseite lässt, zum Beispiel das Verhältnis der Ritter zu Bildung und Dichtung, was zugleich besagt, dass er davon absieht, dichterische Quellen heranzuziehen. Ausgespart ist ferner das weite Feld der ritterlichen Religiosität, ebenso der Frauendienst und die Rolle der Frau am Hofe und vor allem das schon von Saint-Palais so stark betonte Phänomen des Ideals oder der Ideale des Rittertums. Ihre Ausklammerung ist in hohem Maße symptomatisch und von einer Bedeutung, die nun über das Werk von Weiz hinausgeht, denn sie besagt natürlich nicht, dass Weiz alle diese Phänomene nicht gekannt habe oder gar, dass die Kenntnis davon in der Wissenschaft inzwischen verloren gegangen sei. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, denn was Weiz hier ausspart, taucht, und das ist bekannt, in den Werken anderer, zum Teil neuer Disziplinen auf. Eine Aufteilung hat stattgefunden. Die Verfassungsgeschichte von Weiz repräsentiert selbst eine solche neue Disziplin, nämlich eine Disziplin, die sich aus der allgemeinen politischen Geschichte heraus entwickelt hat und seitdem gleichsam neben ihr herläuft. Das heißt, es ist die Geschichtswissenschaft als Ganze, die sich verändert hat. Diese Veränderung drückt sich nun nicht nur in ihrer Aufgliederung in mehrere Disziplinen aus, sondern auch darin, dass diese ihrerseits die Geschichte mit unterschiedlichen Methoden und unter unterschiedlichen Aspekten untersuchen, was praktisch darauf hinausläuft, dass sie ihre Gegenstände gleichsam unter sich aufteilen oder aber sich ihnen jeweils aus ihrer Sicht mit unterschiedlicher Fragerichtung zuwenden. So stellt auch das Ritterbild von Weiz, obwohl es als repräsentative Darstellung des späten 19. Jahrhunderts gelten darf, doch nur einen, wenn auch besonders wichtigen, ja den zentralen Ausschnitt seiner Geschichte dar. Wenn wir früher festgestellt haben, dass Weiz damit die allgemeine politische Geschichte ablöst, so schließt dies nun nicht aus, dass diese auch weiterhin wichtige Nachrichten über das Rittertum und zwar bezeichnenderweise über einzelne Ritter enthält. In der Tat bringt die maßgebliche politische Geschichte der Zeit, die der Verfassungsgeschichte von Weiz entspricht, nämlich die Geschichte der deutschen Kaiserzeit von Giesebrecht, In den Bänden 5 und 6, das in den Erscheinungsjahren 1880 und folgende, unentbehrliche Ergänzungen, die unter anderem auf Turniere, die großen Hoffeste sich und auf die Kreuzzüge beziehen. Sie runden das Bild von Weiz auf wünschenswerte Weise ab, gleichwohl erreichen auch Weiz und Giesebrecht zusammen noch nicht die Breite, die für Raumers Werk, zumindest der Intention nach, charakteristisch war. Es fehlt nämlich noch der gesamte Komplex der ritterlichen Dichtung und der Ideale, die sozusagen in die Kompetenz der nun auch neu entstandenen Literaturgeschichte übergegangen ist. Ihr grundlegendes Werk ist in Deutschland Wilhelm Scherers Geschichte der deutschen Literatur von 1883, die sogar mehr als diese Lücke füllt, da sie mit der Dichtung zugleich das Verhältnis des Rittertums zur Bildung, zu den Höfen und zur Kirche behandelt und gleichsam seine ideale Komponente erfasst. Damit erbringt der Vergleich zwischen den Ritterdarstellungen des frühen und des späten 19. Jahrhunderts einen offenkundigen Unterschied, der zunächst darin besteht, dass sich gegen Ende des Jahrhunderts drei Darstellungen aus benachbarten Disziplinen in die Gesamtdarstellung des Rittertums teilen, die an seinem Beginn die Darstellung von Raumers allein bestritten hat. Der Fortschritt der Wissenschaft spiegelt sich darin, dass die drei jüngeren Darstellungen intensiver, materialreicher und viel genauer als die ältere sind. Diesem Gewinn steht aber gegenüber, dass es im Grunde keine Gesamtdarstellung mehr gibt und damit nicht genug. Die drei jüngeren Darstellungen unterscheiden sich nämlich auch noch ganz beträchtlich untereinander. Und dieser Unterschied ist nicht weniger bedeutsam als derjenige, der sie von der älteren Darstellung trennt. Auch er hängt mit den Veränderungen innerhalb der Geschichtswissenschaft, ihrer sogenannten Verwissenschaftlichung im 19. Jahrhundert zusammen. Wir sind gewohnt, diese Veränderungen mit den Termini Historismus und Positivismus zu bezeichnen. Da beide nicht miteinander in Deckung stehen, ist es nötig zu überprüfen, was wir darunter genauer zu verstehen haben. Zu diesem Zwecke empfiehlt es sich, unsere Beobachtung etwas zu erweitern. Da der Ausgangspunkt mit der Darstellung von Raumers, wie wir sahen, relativ unproblematisch ist und der Zusammenhang seiner Darlegung mit St. Palais und Büsching bereits erörtert wurde, soll die Erweiterung sich im Wesentlichen auf parallele Werke zur Verfassungsgeschichte von Weiz beziehen. Festzuhalten ist als Ausgangspunkt zunächst nur, dass von Raumer, wie auch schon Büsching, unverkennbar von den Ideen ihrer Zeit geprägt waren und dass diese Ideen auch in ihre Werke eingegangen sind. Sie galten uns in ihrer eigentümlichen Mischung von christlich-germanisch-nationalen und universalen Vorstellungen als Zeugen des romantischen Geistes ihrer Zeit. Dieser Geist hat, wie wir sahen, im Werk von Weiz im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts keinen Niederschlag mehr gefunden. Vielleicht könnte man allenfalls sagen, dass Weiz lediglich insofern noch indirekt davon zehrte, als die Monumenta Germaniae Historica, die große Schöpfung des Freiherrn vom Stein, ein kostbares Erbe dieses Geistes war, der trotz aller Wandlung weiter wirkte. Im Übrigen geht aber das Jahrhundert, wie man weiß, unter dem Druck der politischen Entwicklung einer großen Ernüchterung entgegen. Der Idealismus verliert seinen Schwung und seine Überzeugungskraft. Die Romantik wird liquidiert und es folgt nach einem Wort Franz Wiakers die naturalistische Überwältigung durch die neuen Wirklichkeiten, Wirklichkeiten, die freilich ihrerseits wieder eigenartige Ideen entfalten. Inmitten dieser Entwicklung vollzieht sich die Verwissenschaftlichung der Geschichte, ihre methodische Verfeinerung und geistige Durchdringung, die im Werk Leopold von Ranke zur vollen Reife gelangt war. noch in der vollen Verfügung aller Kräfte, die die Romantik, der Idealismus und der Neuhumanismus erschlossen hatten, hat Ranke den Weg zu einem verstehenden Erfassen der Geschichte gewiesen, den er letztlich, das ist ein Zitat Rankes, als einen Weg zur ahnenden Erkenntnis des göttlichen Wirkens ansah. Sein Ziel sollte die Vergegenwärtigung der vollen Wahrheit sein, und im Hinblick auf sein Lebenswerk hat Friedrich Meinecke ihn als den Vollender einer zugleich enthusiastischen und kritischen, eines zugleich enthusiastischen und kritischen Historismus bezeichnet. Kennzeichen dieses Historismus sind die kritische Sicherung der Quellen und ihre methodische Auswertung, bei dem aber auch positivistische Motive eine Rolle spielen, und andererseits die geisterfüllte Aufspürung der inneren Zusammenhänge der Geschichte, die bei Ranke mit ihrer Individualisierung aufs Engste zusammengeht. Dementsprechend steht im Zentrum seiner Interessen die große Persönlichkeit als Träger und Vollzieher der allgemeinen Tendenzen der Geschichte. Das bedeutet, dass in seinem Werk bei aller Ausgewogenheit die politische Geschichte die Führung übernimmt. Hier ist der Ansatz zu einer weiteren Trennung. Im Ganzen gilt jedoch für jede seiner Darstellungen als beherrschendes Prinzip, dass er entsprechend seinem eigenen Wort alle Elemente des Lebens, die zu der universalen Entwicklung mitwirken, zusammenzufassen und zur Anschauung zu bringen sucht. Und wenn man nach dem Einschlag und dem Verhältnis von Historismus und Positivismus in seinem Werk fragt, so wird man sagen dürfen, dass sie in ihm in einem völlig harmonischen Verhältnis erscheinen. Im Grunde bilden sie jedoch zwei Pole, die in einer natürlichen Spannung zueinander stehen. Und tatsächlich zeichnet sich bereits im Werk seiner Schüler eine zunehmende Polarisierung zwischen beiden Grundtendenzen ab. Diese Polarisierung zwischen beiden Grundtendenzen wirkt umso stärker, als sie sich mit der Spezialisierung innerhalb der Geschichtswissenschaft verbindet. Man sieht dies deutlich am Beispiel der Hauptwerke von Giesebrecht und Weitz. Obwohl beide der gleichen quellenkritischen Methode verpflichtet sind, beide aus den gleichen Quellen schöpfen, unterscheiden sie sich nicht nur nach dem Wechsel der Perspektive und dem veränderten Ausschnitt, der sich daraus ergibt, sondern nach ihrem ganzen Charakter, nicht zuletzt nach der unterschiedlichen Art, wie sie auf die Ideen ihrer eigenen Zeit reagieren. Während die politische Geschichte, die Giesebrecht repräsentiert, im Wesentlichen dem Zug der Ereignisse folgt und diese im Zusammenhang mit den bestimmenden Personen beschreibt, sich also als eine Verbindung von Ereignis- und Personengeschichte zu erkennen gibt, ist die Verfassungsgeschichte von Weitz auf die Institutionen als die überpersönlichen Formen und Kräfte der Geschichte gerichtet, denen die Personen nicht als Individuen, sondern als soziale Gruppen zugeordnet sind. Das Merkwürdige ist, dass die geistigen Bewegungen der Zeit von der politischen und nicht oder kaum von der Verfassungsgeschichte, obwohl sie sich auch auf Gruppen bezieht, mitbehandelt werden, was anscheinend auf die stärkere positivistische Ausrichtung der Verfassungsgeschichte zurückzuführen ist. Der Sachverhalt ist interessant und soll uns deshalb am Schluss des Vortrages noch kurz beschäftigen. Zunächst lässt sich auf unsere Frage nach der Auswirkung von Spezialisierung und Polarisierung der historischen positivistischen Tendenzen in der Geschichtsschreibung der Zeit feststellen, dass die politische Geschichte in Gestalt der Kaisergeschichte von Giesebrecht als eine reife Frucht des individualisierenden Historismus erscheint, während die Verfassungsgeschichte von Weitz sich zwar dem Historismus, was das Verstehen angeht, nicht versperrt, ihm aber durch die Ausschaltung der individuellen Komponente engere Grenzen zieht und diese Einschränkung dadurch noch verstärkt, dass sie dem Positivismus in erhöhtem Maße Raum gewährt. Dass dies zutrifft, zeigt sich auch darin an, dass die politische Geschichte, in unserem Fall also Giesebrecht, nicht nur die Ideen der Vergangenheit in ihrer Schilderung aufnimmt, sondern dass sie von ihnen auch Wunschvorstellungen der eigenen Zeit rezipiert, von ihnen aus. Und zwar diese bewusst mit jenen in Beziehung setzt. Giesebrecht will nicht nur darstellen, was war, sondern er will auch seiner Gegenwart im Bild der idealisierten Kaiserherrlichkeit der Vergangenheit ein Leitbild bieten, was sie zu erstreben hat. So ist bezeichnend, dass seine Darstellung den Anstoß zu der berühmten Kontroverse zwischen Siebel und Ficker gab, bei der sich hinter der Streitfrage Universalstaat oder Nationalstaat des Mittelalterlichen Reichs der zeitgenössische Gegensatz Großdeutsch oder Kleindeutsch verbarg. Ein Gegensatz, der im Übrigen im Fortgang der Zeit mit dem Vordringen des kleindeutschen Gedankens auch in der Geschichte, der politischen Geschichte, eine perspektivische Verengung nach sich zog. Soweit wir bisher sahen, bleibt allerdings die Verfassungsgeschichte, zumindest im Fall von Weitz, von der damit neu einsetzenden Nationalisierung des Geschichtsbildes relativ unberührt. Tatsächlich gilt diese Beobachtung für die gesamte Disziplin. In diesem Zusammenhang ist das Beispiel von Julius Ficker außerordentlich aufschlussreich. Ficker hatte 1862 mit seiner Untersuchung vom Heerschilde einen gewichtigen Beitrag zur Ritterforschung geleistet, der die innere Aufgliederung des Ritterstandes im Rahmen des Lehnswesens in einer im Wesentlichen bis heute gültigen Weise geklärt hat. Die Arbeit steht an methodischer Strenge und Nüchternheit des Urteils nicht hinter der Darstellung von Weitz zurück. Sie ist ausschließlich auf die Erfassung der Strukturen gerichtet. Ideale Gesichtspunkte spielen keine Rolle. Und wie bei Weitz findet sich insbesondere von nationaler Verengung oder Idealisierung keine Spur. Dies festzustellen ist in unserem Zusammenhang deshalb wichtig, weil Ficker sich in dem bereits erwähnten berühmten Streit mit Sübel auch als politischer Historiker geäußert und dabei nun ganz anders, nämlich eindeutig im Sinne der großdeutsch-katholischen Position seiner Zeit Partei bezogen hat, um unter Berufung auf den Universalismus des Alten Reichs gegen die kleindeutsche Sichtverengung Siebels zu protestieren. Es ist bezeichnend, dass er sich demgegenüber in seinen rechts- und verfassungsgeschichtlichen Untersuchungen nicht erlaubt hat, solche Urteile einfließen zu lassen, wenn man auch unterstellen darf, dass er die universellen Tendenzen in Reich und Kirche im Mittelalter schlicht vorausgesetzt hat. Obgleich das nicht zu bezweifeln ist, dass es solche Tendenzen gab, ist in unserem Zusammenhang jedoch wesentlich, dass seine Ergebnisse unabhängig von ihnen gewonnen worden sind. Man kann das Gleiche auch von Weitz und seinen Schülern und von der ganzen Schule Fickers sagen. Als beispielhaft für sie sei nur noch auf die Arbeit von Otto von Zallinger über Ministeriales und Milites aus dem Jahr 1878 hingewiesen, die am Anfang einer längeren Reihe von Untersuchungen über die sogenannten ritterlichen Unfreien steht und insofern von größerer Bedeutung ist, als die nun folgende verstärkte Zuwendung zur Frage der Ministerialität und ihrer Bedeutung schließlich dahin führt, dass sie die Vorstellung inauguriert, die Ministerialität habe überhaupt den Kern des Rittertums gebildet, eine Vorstellung, die noch bis in die gegenwärtige Forschung nachwirkt, und zwar offensichtlich unabhängig von den wechselnden Ideen der Zeit. Eine Ausnahme gibt es allerdings, die aber bezeichnenderweise auf einen Außenseiter zurückgeht, den Freiherrn Roth vom Schreckenstein, der sich im Jahre 1886 mit seinem Buch über Ritterwürde und Ritterstand, für das er sich unter anderem auf die Forschung von Georg Weitz beruft, an seine Standesgenossen wandte. Darin legt er dar, wie die angeblich bescheidenen Vorfahren der Ritter zunächst in Ausübung des sogenannten ritterlichen Schildesamtes einen Berufsstand bilden, der sich zum Geburtsstand verfestigt hat, dann aber seinen kriegerischen Pflichten nicht mehr gerecht geworden sei, das untrügliche Zeichen seines Niedergangs, weshalb er von Schreckenstein, und das ist nun der Kern seines Buches, den Verlust der Idee der Ritterlichkeit beklagt. Seine Quintessenz, die nun weit über weit hinausgeht, lautet: Man verstehe das Rittertum nicht ohne das Ideal, das es hervorgebracht habe. Und die Nutzanwendung, man müsse schon im frohen Hinblick auf unser als großartige Erziehungsanstalt wirksames Heer an die unentwegte Fortexistenz der Idee der Ritterlichkeit glauben. Eine Forderung, aus der unmissverständlich der Geist der waffenstolzen wilhelminischen Zeit spricht. Es ist gewiss eine zeitgebundene und mehr als einseitige Sicht des Rittertums, die Roth von Schreckenstein damit präsentiert, obwohl sie mit ihrer Nutzanwendung den Bereich der Wissenschaft verlässt, verdient sie gleichwohl unsere Aufmerksamkeit, weil sie auf einen wirklichen Mangel hinweist, der als notwendige Folge der Spezialisierung der Geschichtswissenschaft eingetreten ist und die Gesamtheit des Rittertums in der Tat, die Gesamtsicht des Rittertums in der Tat beeinträchtigt. Es ist keine Frage, die Aufspaltung der Geschichte in mehrere Disziplinen, das heißt praktisch die Aufgliederung nach Ereignis, Person, Struktur und Idee, ist mit einer schweren Hypothek belastet, der wir uns zum Schluss noch zuwenden müssen. Bleiben wir zunächst noch bei der Bemerkung des Freiherrn Roth von Schreckenstein, dass man das Rittertum nicht verstehen könne ohne Berücksichtigung der Idee, die es hervorgebracht habe. So ist sicher richtig, dass die ideelle Seite des Rittertums seit Weiz aus der Verfassungsgeschichte insgesamt ausgeklammert ist und dass ihrer Darstellung damit eine wesentliche Dimension des ritterlichen Lebens fehlt. Sie ist allerdings, wie wir sahen, wenigstens zum Teil in der politischen und vor allem in der Literaturgeschichte berücksichtigt, die ihre bestimmenden Grundzüge durch Wilhelm Scherer erhalten hat und mit ihm in die Obhut der Germanistik gegangen ist. Sie sah das Rittertum naturgemäß aus der Perspektive der Dichtung, die im Vergleich zur Verfassungsgeschichte ein ganz anderes, nämlich ein überhöhtes Bild des Rittertums bot. In ihrer Schilderung erscheinen die Ritter zumeist als Helden, und da sie im Lichte der deutschen Dichtung vorgeführt werden, wird die Ritterzeit zur Heldenzeit der deutschen Nation. Diese Sicht deutet sich bei Scherer, der von der Romanistik angeregt war und noch die europäischen Zusammenhänge im Blick hatte, nur keimhaft an. Aber dieser Keim sollte durch die Entwicklung im wilhelminischen Deutschland kräftige Nahrung finden, als die Germanistik sich mehr und mehr als eine betont nationale Wissenschaft verstand und sich ebenso wie die politische Geschichte in einer wachsenden Zahl ihrer Vertreter, zumal im überhitzten Klima der Vorkriegszeit, in den Dienst der politischen Tagesinteressen stellte. Die reife Frucht, die aus diesem Keim erwuchs, liegt im Werk Hans Naumanns nun schon in unserem Jahrhundert vor, der die Idealisierung des Rittertums bis zu seiner Heroisierung steigerte und diese mit Nachdruck auf die Deutschheit der Ritter bezog. Über die politische Geschichte hinaus war damit die Germanistik zum Nährboden nationaler Begeisterung geworden, und stärker als in jener wirkte sie auch auf das Ritterbild zurück, während die Ritterdarstellung der Verfassungsgeschichte im Zuge weiterer Spezialisierung davon relativ unberührt blieb. Wir haben es also am Ende des 19. Jahrhunderts mit drei deutlich voneinander unterschiedenen Ritterbildern zu tun. Erstens, dem streng sachlichen, auf die Strukturen bezogenen Bild der Verfassungsgeschichte. Zweitens, dem die ideelle Seite einschließenden, leicht idealisierten Bild der politischen Geschichte, die aber nur bei der Erwähnung einzelner Ritter oder einzelner Ereignisse, das heißt nur andeutend, zum Ausdruck kommt. Und schließlich drittens, dem überhöhten Ritterbild der Literaturgeschichte. Bei den beiden letzteren ist feststellbar, dass bei ihnen in unterschiedlicher Stärke Idealisierung und Nationalisierung weitgehend Hand in Hand gehen, wobei die Nationalisierung meist obendrein noch mit zeitgenössischen politischen oder konfessionellen Implikationen verbunden ist. Im Übrigen ist jedes dieser drei Ritterbilder auf das deutsche Rittertum begrenzt. Das heißt, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts allgemein eine Blickverengung auf die nationalen Grenzen der Geschichte eingetreten ist, die auf Kosten der übergreifenden und erst recht der universellen Gesichtspunkte geht. Und nicht nur dies. Da die Forscher des ausgehenden 19. Jahrhunderts im Allgemeinen nur noch das deutsche Ritterbild im Blick haben und dieses obendrein nur unter den Aspekten ihrer Sonderdisziplinen der Verfassungs-, der politischen, der Literaturgeschichte behandeln, wird das Gesamtphänomen des Rittertums gleichsam noch in sich selbst aufgeteilt. Die Folge ist, dass die Teilphänomene zwar viel genauer und intensiver, das sahen wir schon, als zuvor erfasst und erschlossen werden, dass aber der Gesamtzusammenhang dabei mehr und mehr zurücktritt. So geht in den verfassungsgeschichtlichen Arbeiten die religiöse und ideelle, in den politischen Darstellungen die soziale, in den literatur- und geistgeschichtlichen Arbeiten die rechtliche und wirtschaftliche Komponente weitgehend verloren. Schließlich erscheinen Untersuchungen von Ministerialen, in denen man alles über ihre Herkunft, ihren Besitz und ihre politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten erfährt, aber kein Wort davon, dass sie als Ministerialen in die große Gemeinschaft der Ritter gehören. Man sieht, der Zusammenhang zwischen Teil- und Gesamtphänomen ist entweder gestört oder überhaupt verloren gegangen. Das heißt, aufs Ganze gesehen, dass Historismus und Positivismus im 19. Jahrhundert im Bereich der Ritterforschung zwar Früchte getragen haben, dass sie sich aber anscheinend infolge der Spezialisierung gegenseitig nicht nur befruchtet, sondern ebenso auch eingeengt und beeinträchtigt haben. Die Krise, die im 20. Jahrhundert offenkundig wurde, war offenbar bereits im 19. Jahrhundert angelegt. Gestatten Sie mir nach diesem kritischen Resümee noch ein letztes Wort, das sich auf die gegenwärtige Ritterforschung bezieht. Sie hat, wie Sie wissen, zum großen Teil bereits die notwendigen Folgerungen gezogen, die Versprechen aus der skizzierten Situation herauszuführen. Die erste Folgerung musste sein, die Forschung wieder über die nationalen Grenzen auszuweiten, wie es der Natur des Rittertums entspricht. Das heißt nicht, dass es nicht berechtigt wäre, speziell das französische, das italienische oder das deutsche Rittertum zu erforschen, wohl aber, dass jede dieser nationalen Formen nicht isoliert, sondern im Rahmen und als Teil der umfassenderen Gesamterscheinung, die das Rittertum seiner Herkunft nun einmal war, gesehen werden muss. Dazu hat spätestens Marc Bloch in seinem bedeutenden Werk über die mittelalterliche Feudalgesellschaft, La Société Féodale, erste Auflage von 1939, die Weichen gestellt. Die zweite Forderung geht dahin, die verschiedenen Perspektiven der Ritterforschung in verfassungspolitische Literatur- und Kulturgeschichte wieder zusammenzuführen um das Rittertum als Gesamterscheinung zu erfassen. Einen fruchtbaren Ansatz dazu stellt das wichtige Buch des holländischen Kulturhistorikers Johan Huizinga über den Herbst des Mittelalters von 1919 dar, dass das Rittertum bekanntlich in Reaktion gegen die rein institutionelle Konzeption der Verfassungsgeschichte vor allem von der ritterlichen Idee her als Kulturerscheinung sah. Darin lag und liegt unbestreitbar ein großer Gewinn, der freilich mehr die Wirkung als die Ursachen und die treibenden Kräfte des Rittertums einsichtig macht. Sie gilt es in Zukunft noch präziser zu erfassen. Die Aufgabe der gegenwärtigen Forschung wird deshalb sein, zwischen Marc Bloch und Huizinga einen Weg zu finden, der erlaubt, das Rittertum von seinem eigenen Zentrum her zu erschließen. Eine Aufgabe, die, wie wir glauben, und da liegen Ansätze vor, am ehesten von der Sozialgeschichte her geleistet werden kann. Danke Ihnen für Ihre Geduld. Il professor Fleckenstein per questo splendido panorama che ha offerto della storiografia sulla cavalleria, approfittando per dichiarando apertamente in apertura che appunto la Ritterforschung serve da paradigma per misurare l'andamento di tutta quanta la ricerca medievistica durante il secolo scorso, ma poi abbiamo visto nell'ultima parte anche nel nostro secolo. Io direi che questo è stato forse anche dal punto di vista metodologico il contributo più importante che il professor Fleckenstein ha dato, l'indicazione di riuscire a misurare e a valutare le prestazioni che un settore così importante della scienza storica moderna è riuscita a dare attraverso un settore particolare, cioè quello dello studio della cavalleria. I due, è inutile che io riassuma, perché il riassunto che il professor Fleckenstein ci aveva fornito, che noi abbiamo tradotto, è effettivamente molto buono. Questo riassunto è molto buono e quindi basta a dirci, a ricordarci i punti fondamentali dell'intervento del professor Fleckenstein, che comunque si è mosso su due opere principali, distaccate l'una dall'altra di circa 50 anni, quindi prima questo volume di Raumer e poi il volume di Weitz. Il confronto tra queste due opere consente di mostrare come l'affermazione nell'ambito anche della ricerca storica, come di tutte le altre scienze che si occupano della società e della vita dello Stato nell'Ottocento, come anche in campo storico la specializzazione abbia portato da una parte a grossi vantaggi sul piano della analisi delle fonti, quindi sul piano della scientifizzazione della conoscenza, ma dall'altro abbia portato a una certa qual limitazione e appunto chiusura, se vogliamo, della prospettiva interpretativa, dell'orizzonte mentale con cui questi fenomeni vengono guardati. E infatti il professor Fleckenstein ha concluso la sua relazione richiamando certo i grossi vantaggi, i grossi frutti che lo storicismo positivista ha portato con sé, ma anche proponendo due esigenze di ricerca per la nuova letteratura, per la nuova scienza storica in ordine alla cavalleria, e queste due esigenze sono le seguenti: di tornare a allargare l'indagine per quel che riguarda la cavalleria, al di fuori degli stretti ambiti nazionali, quindi recuperando invece un punto di vista che era presente nella grande storiografia, diciamo forse in qualche modo prescientifica, di Rauma, o che so io, capisco che usare queste parole, questi termini è difficile, ma lo faccio anche assolutamente in modo provocatorio, quindi superare questa definizione nazionale, di studio, di considerazione nazionale del problema della cavalleria, che invece è stato caratteristico della fase appunto storicistico-positivistica, questa prima esigenza. Seconda esigenza, che è del tutto parallela e anzi direi intrecciata con la prima, superare anche la delimitazione, le delimitazioni di tipo contenutistico, e cioè evitare di continuare a considerare il fenomeno della cavalleria solo dal punto di vista sociale o economico o giuridico o letterario o artistico, per recuperare la dimensione, una dimensione complessiva, una capacità di lettura complessiva di questo fenomeno, proprio perché questo fenomeno è uno dei più importanti per appunto anche recuperare l'intero spessore della medievistica. Ecco, quindi io direi su queste due così proposte e indicazioni che il professor Fleckenstein ha fornito, richiamando poi il nome naturalmente di Huizinga in ordine al secondo punto che ho sottolineato, ecco, su queste due esigenze di riapertura e di rilancio della ricerca sulla cavalleria, io aprirei la discussione, sperando che anche per gli amici italiani, appunto quel poco che ho detto io traducendo il dire del professor Fleckenstein e il riassunto, sia più che sufficiente per poter intervenire nella discussione. È molto importante ricordare che tra di noi ci sono veramente grossi esperti di cavalleria, oltre a professor Fleckenstein che ha parlato. Siamo tutti, io mi permetto di citare quella meravigliosa rassegna del professor Tabacco di pochi anni fa sul fenomeno della cavalleria, che a mio avviso insomma, veramente offre un materiale importantissimo per, da riportare in questa discussione. Ricordo anche naturalmente i contributi estremamente stimolanti, anche troppo per, secondo alcuni, di Cardini con i suoi lavori sulla cavalleria. Quindi veramente se c'è una sede in cui qui si potrebbe, è questa. Vi ringrazio ancora e la discussione è aperta. Prego sempre, siccome non abbiamo tempo oggi pomeriggio, di fare la presentazione generale, che faremo probabilmente domani. Prego sempre chi desidera intervenire di presentarsi, anche se l'ha già fatto questa mattina, perché ancora non abbiamo una conoscenza reciproca sufficiente per non farlo. Bitte. Paola Medievist, es gibt ja neben diesen hochgelobten Ritter auch noch die im 14. Jahrhundert und späterhin die Söldner, die von Rittern angeführt werden, die in der Literatur, in den Quellen und auch in der Literatur ja verschieden beurteilt werden, zum Teil als reißende Wölfe und während meinetwegen Schäfer, die wiederum als Beispiel für deutsche Manneskraft in Italien ansieht. Wie stellt man sich im 19. Jahrhundert zu diesen und vielleicht auch zu den Raubrittern? Ja, also den Begriff Raubritter wollen wir im Moment mal zurückstellen, aber ich will gleich darauf eingehen. Zunächst zu den Söldnern. Bei den Söldnern ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Rittern, die als Söldner angeworben worden sind, die es relativ früh gab, und solchen, die sozusagen nur als Kriegsknechte mindere Dienste als Ritter leisteten. Und Sie können sich vorstellen, dass Ihre Frage, wenn Sie sie in den Quellen beantworten wollen, im Allgemeinen negativ dann beantwortet wird, wenn es sich um die Gruppe der Minderen handelt, nicht um diejenigen, die als Söldner angeworben worden sind. Die Sache ist an sich ja die, dass das Rittertum am Anfang nach dem Gesetz, das schon Max Weber betont hat, nämlich der Abkömmlichkeit ihre Dienste verrichten und das im Laufe der Zeit, wie man weiß, zum Beispiel schon durch Vererbung eine Minderung eintritt und die jüngeren Söhne immer schwerer haben, das standesgemäße Leben zu erfüllen. Infolgedessen nimmt sozusagen der Andrang, in Dienste als Söldner zu treten, aber Ritter zu bleiben, zu. Das ist ganz unbestreitbar. Das wird auch weitgehend abgefangen und muss, wie gesagt, unterschieden werden von denjenigen, die man braucht, um Aufgaben zu erfüllen, die einem selber sozusagen zu lästig sind. Man muss ja bedenken, dass in der hohen Zeit des Ritters also eine ziemliche Hilfsmannschaft erforderlich war, weil wenn der Mann da vom Pferd runterfiel, der ja wie ein Frosch da liegen blieb und überhaupt alleine gar nicht mehr hochkam. Und dann mussten so und so viele Leute da sein, die den wieder hochhoben. Und das machen Kriegsknechte oder Knappen. Aber Knappen gehören nicht zu der Gruppe, die Sie erwähnen. An sich ist es ein Bedürfnis, diesen Forschungen genauer nachzugehen. Zu dem Problem Raubritter wollte ich gerne noch was sagen. Dies ist natürlich ein Begriff, der von Voraussetzungen auskommt, die dem Rittertum absolut fremd sind. Denn jemand, der Raubritter ist, ist kein Ritter. Solange jedenfalls er die Normen des Rittertums erfüllt und die akzeptiert sind, darf er nicht rauben. Dass Ritter geraubt haben, ist ganz unbestreitbar. Und dass hier die Rivalität zwischen reichen Kaufleuten und armen Rittern eine Rolle spielt, ist auch hinlänglich bekannt. Aber der Begriff als solcher ist sozusagen irrig. Ist im Übrigen auch schon von Otto Brunner an einer Stelle mal zurückgewiesen worden. Das würde ich aber entschieden festhalten. Ich weiß nicht, ob damit die Frage beantwortet ist. Ich hoffe. Io non tradurrei troppo perché in questo caso non sono stato molto attento, ma poi in generale perché abbiamo poco tempo in realtà oggi per la discussione, quindi pregherei di dedicarlo tutto a alla domanda, insomma, domanda e risposta. Herr von Brocke. Ja, also Sie haben den Begriff Historismus und Positivismus gegenübergestellt. Ja. Den Begriff des Historismus haben Sie für mich eindeutig erklärt, des Positivismus eigentlich noch nicht. Würden Sie Scherer zur positivistischen Richtung rechnen und Weiss ebenfalls? Ja, ich würde auch, also an sich haben Sie völlig recht, wenn Sie das sagen. Man kann, wenn man das auseinandernimmt, begeht man eine Vereinfachung, die der komplexen Verflochtenheit der beiden Dinge nicht gerecht wird. Scherer hat mit Sicherheit positivistische Ansätze aufgenommen, und zwar von der französischen Forschung. Er war aber nicht immun genug, sozusagen, im Vergleich zu Weiz, trotz dieser also er hat aber auch sehr idealisierende Tendenzen verfolgt. Verglichen mit den späteren Germanisten ist er aber ein Wunderkind, weil er einen Mittelweg geht. Das heißt also, die Überspannung, die dann eintritt, man wird ja nicht sagen können, dass Nationalisierung eine Sache sei, die von vornherein verurteilt werden müsse. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Das Problem, um das es hier geht, ist lediglich, dass von einer Zeit her, die sozusagen ein verstärkt nationales Verhältnis zu sich selbst gewinnt und dies enger fasst, als das die früheren Zeiten taten, der Sinn für die weitergehenden Vorstellungen, für universalistische zum Beispiel, völlig verloren geht. Und im Mittelalter, in der deutschen Mittelalterforschung, ist berühmt in diesem Zusammenhang, ich habe das kurz erwähnt, der Sübel-Ficker-Streit, wovon ja bekannt ist, dass der ist also ausgelöst worden durch die Darstellung von Giesebrecht, die dem Sübel zu verschwommen allgemein war und den nationalen Bedürfnissen nicht gerecht genug wird. Und dagegen hat Ficker protestiert, weil er sagt, das wird dem alten Reich nicht gerecht, das absolut universalistische Tendenzen hatte, was ja sicherlich durchaus der Fall ist. Man mag die bewerten, wie man will. Die Bewertung steht auf einem anderen Blatt. Aber man kann sagen, dass eine zunehmende Zuwendung zum Positivismus in vielen Fällen sozusagen auf Kosten einer intensiven Durchdringung der inneren Zusammenhänge des Historismus, wie Meinecke das in der Hauptsache dargelegt hat, geht. Das deutet auch Meinecke im Übrigen bereits an. Man kann allerdings nicht sagen, dass beide Dinge sich ausschließen. Denn zum Beispiel, ich habe das auch anklingen lassen, im Werk von Ranke sind durchaus positivistische Tendenzen, sofern hier methodisch sachgerechtes Arbeiten, das sich zwingend an die Quellenaussage bindet, eingelöst worden ist. Dies ist, ich muss überhaupt sagen, aber das ist natürlich der Nachteil eines Überblicks, der ein ziemlich komplexes Gebilde auf etwas eingängige Formeln zu bringen sucht, dass man Vereinfachungen, die an der Grenze des Zulässigen sind, auf sich nehmen muss. Dies ist eine solche Vereinfachung, auf die Sie mit Recht den Finger gelegt haben. Ich wollte aber nur sagen, im Zuge der Weiterentwicklung ist ganz völlig klar, da gehen diese positivistischen Sicherheitsbindungen, wenn Sie so wollen, verloren. Und wir brauchen bloß in der Literaturgeschichte von Koch oder wie gesagt, also Hans Naumann nachlesen, da löst sich das in Dampf auf und das liest man heute schon nicht mehr gerne. Und da ist nun ganz unzweifelhaft, dass diese Idealisierung im Zusammenhang steht mit dem Nachgeben oder dem Einsetzen für politische Tendenzen der eigenen Zeit, in diesem Fall also für die kleindeutsche Lösung. Gottlob, glaube. Ja, ich hätte noch eine Anmerkung zu diesem Problem, und zwar glaube ich, dass diese Gegenüberstellung, die wir gemacht haben zwischen der Raumerschen Darstellung und den Darstellungen der Rangeschule, dass man diese Problematik, das zu Verlusten führt, dass man das schon bei Ranke selbst sehen kann. Ranke hat ja interessanterweise an Johannes von Müller, den Sie als Lehrer Raumers erwähnt haben, selbst angeknüpft. Ja. Und Rankes Erstlingswerk, die Geschichten romanischer und germanischer Völker, ist ja auch stark kritisiert worden, weil es im gleichen Stil, also in der gleichen Betonung der Darstellung, die bei Müller verfasst worden ist. Und Ranke hat sich diese Kritik sehr zu Herzen genommen und hat von da an seine Geschichte ja neu konzipiert. Wobei ich sagen würde, dass diese Frage der Darstellung auch in seine spätere Historiografie eingegangen ist, nur sehr viel versteckter. Ja. Darin liegt vielleicht geradezu die Kunst Ranges, dass er die Form der Darstellung so in die Empirie zurückgenommen hat, dass sie eigentlich gar nicht mehr auffällt. Und das dadurch Ranke also geradezu zum Paradigma der empirisch begründeten Geschichtsschreibung, aber auch als Darstellung werden kann. Ja, das würde ich voll akzeptieren. Das Interessante ist, dass wenn man dieses genauer beobachten würde, diese Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, dagegen immer noch eine Reihe von grundsätzlichen Äußerungen von Ranke steht, die, soweit ich das erkennen kann, durchhalten, bei denen er von seinem Anspruch nichts nachlässt. De facto aber, ich meine, Ranke ist schließlich der Begründer der Jahrbücher der deutschen Geschichte. Und wenn Sie ein Werk als positivistisch ansehen können, dann würde ich sagen, dann ist es das. Und wenn es das ist, was denn dann? Das heißt, dass Ranke diese Möglichkeit voll in sich hatte und dass er in keiner Weise etwa versucht hat, die von ihm in gleicher Weise hochgeschätzten Schüler, die es ja alle sind, etwa von diesem Wege abzubringen. Das bestätigt auf eine etwas gröbere Weise das, was Sie im eigenen Werk Rankes beobachten. Ich würde das eigentlich auch sagen. Aber zum Beispiel dieses, es ist ja so eine Form von Gläubigkeit, die da in die Geschichte hineingetragen wird, dass also dieses ahnende Erkennen des göttlichen Wirkens, das ist eine relativ späte Aussage, da hält er fest, das traut sich doch kein Historiker, also so nah fühlen wir uns dem lieben Gott nun doch nicht, dass man meint, also aus seiner Perspektive sehen zu können. Davon hat Ranke keinen Abstrich gemacht. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich. Aber im Übrigen würde ich mit Ihrer Beobachtung konform gehen. Il discorso si sta nuovamente, uso il termine improprio, arrotolando intorno al tema metodologico, come è già avvenuto in parte stamattina nella discussione sulla città. E questo è molto significativo, a mio avviso, ma è anche molto pericoloso, perché credo questa sia la via di fuga più facile, appunto per sfuggire alla domanda che sta dietro al titolo del nostro tema. Perché chiaramente se noi tentiamo di mettere a confronto i risultati della ricerca scientifica con le spinte, le motivazioni politiche e culturali del tempo, la risposta più semplice e più soddisfacente, più scientifica che possiamo dire è di rifarci a mutamenti di metodo, che certamente ci sono, ma che però a mio avviso devono essere anch'essi misurati al paradigma che abbiamo cercato di porre nel titolo. Anche i mutamenti di metodo forse rispondono non solo a un progresso interno della scienza, ma forse anch'essi rispondono alla trasformazione degli interessi, delle richieste, delle domande culturali che stanno nella società. Questo è un contributo che io vorrei dare per evitare di, se no, continuare a dire che la storiografia del primo Ottocento è una storiografia meno scientifica di quella dell'ultimo Ottocento, che è vero, ma che non può soddisfarci, credo, come risposta. Io vorrei fare una piccola domanda, professor Fleckenstein. Per esempio, lei dice la storiografia alla Weitz, sulla cavalleria, è una storiografia meno condizionata dalle preoccupazioni politiche che invece erano molto forti nella storiografia alla Maurer. E poi fa un elenco di caratteri della storiografia alla Weitz, molto più formale, molto più attenta all'aspetto istituzionale, che limita la cavalleria a un contesto più circoscritto, più funzionale, studia della cavalleria gli aspetti funzionali, quasi professionali e così via. Io chiedo questo, non è possibile dire che proprio questi problemi, questi caratteri, erano i caratteri che urgevano e interessavano di più la società guglielmina? La società guglielmina è una società che non è più politica come era la società del Formerz, ma che è invece una in cerca di professionalizzazione, in cerca di ruoli sempre più distinti e tecnicamente precisati all'interno della società. Questo sia nel campo della produzione, nel campo dello sviluppo delle scienze e delle tecniche, diciamo così, a impronta naturalistica, ma anche nel campo delle scienze dello spirito o della società e dello Stato. La grande pressione sviluppata dall'Leistungsstaat, dallo Stato sociale, no? Bismarckiano impone la creazione di ruoli professionali sempre più. Ecco, io chiedo, non è possibile interpretare il modello della cavalleria di Weitz sì come più scientifico, ma anche come più adeguato ai bisogni precisi della società guglielmina? Yeah. Ich habe eine solche Frage erwartet, muss ich sagen. An sich ist der Versuch erlaubt, zunächst mal zu fragen, dass es in der Forschung selbst gewisse Ansätze gibt, die die Frage vorantreiben. Aber es würde zu einer absoluten Neutralisierung der Forschung führen, wenn man im Ansatz von vornherein Zeitbedürfnisse ausschließen würde, im Erkennen. Ich will heute Geschichte betreiben, nicht weil ich mich in einen Menschen des 12. Jahrhunderts versetzen will, sondern weil ich aus dem 12. Jahrhundert etwas erfahren will, was für mich heute von Interesse ist. Insofern, aber das Problem ist eigentlich genauer das. Die Frage kann veranlasst sein von der Zeitbedingung. Aber man kann eine Antwort sozusagen aus den Bedingungen dieser Zeit suchen. Man kann aber auch die Antwort so präparieren, dass man die Wünsche, die man hat, schon sozusagen projiziert und dann aus den Quellen das herausliest, was man finden will. Und dies, würde ich sagen, schließt Weitz aus. Dass Weitz also in seiner an sich fast trockenen Art also Zeitgenossenschaft überhaupt abgestreift habe, wird niemand sagen können. Zum Beispiel, ich habe vorhin diesen berühmten Sübel-Ficker-Streit, der ein ausgesprochener Streit mit politischem Hintergrund ist, in den hat Weitz eingegriffen, in seiner sehr mäßigenden Art, unter Hinweis auf die Quellen, aber er hat eingegriffen, das heißt, er hat dem Bedürfnis nach dieser Frage, die aus der Zeit selbst, das aus der Zeit selbst entstand, und eine vernünftige Geschichte wird provoziert aus den Bedürfnissen ihrer Zeit. Nur würde ich meinen, was sich hier abspielt, ist, dass die Geschichte so sehr in den Sog ihrer Zeit kommt, dass sie nicht mehr nur ihre Fragen, sondern auch ihre Antworten von ihren Bedürfnissen her sucht. Und da leistet die Geschichte nicht das, was sie leisten kann. Und ich würde also, wenn ich das noch darf, sagen, ich wollte mit der Wahl bewusst von, also man kann eigentlich deutsche Ritterforschung, können Sie heute gar nicht nur unter Hinblick auf, Sie können deutsche Ritterforschung betreiben, aber Sie können sie nicht unter Ausschaltung der anderen Forschung, die Sie mit Ritterforschung betreiben. Es geht einfach nicht, weil sich Ansätze, wie sie Marc Bloch zum Beispiel, aber da gibt es auch andere, ich hätte auch, oder so wie in früheren Zeiten, ging es einfach nicht ohne Muratori, das ging einfach nicht. Und so ist es heute auch, oder ich würde sagen, Heusinger ist ja wieder zurückgegangen, weil man die Ideen, der Ideengeschichte misstraut. Andererseits muss man sagen, es gibt einfach historische Phänomene, die zu deren Wirklichkeit eine Idee von ihr selbst gehört, wenn sie sie hat. Und die sich verändert, wenn sie diese Idee verliert. Dann schrumpft sie nämlich in sich zusammen. Und das können Sie beim Rittertum beobachten. Das können Sie aber nicht beobachten, wenn Sie nur auf die Grenzen achten und nicht über die Grenzen hinaus. Und zwar vor allem bei der Forschung, würde ich meinen. Danke. Bitte, Herr Malecek, ich bin natürlich in Geschichte in Innsbruck. Es ist zwar schon ein Teil der Antwort auf meine Frage durch die Diskussion zwischen Scherer und Beckenstein jetzt aufgedeckt, aber meine Frage richtet sich auch noch stärker auf die Werkgeschichte der von Ihnen zitierten Werke. Man kann natürlich den Raum und den Weiz für sich isoliert betrachten, sie miteinander vergleichen und dann methodologische und auch inhaltliche Konsequenzen ziehen, aber wie haben eigentlich die beiden Werke oder auch noch andere auf das allgemeine Bild des Ritterums, nicht nur in der Wissenschaft, sondern das in der angesprochenen Gesellschaft eingewirkt, woraus beziehen etwa die Rittergesellschaften des 19. Jahrhunderts, woraus beziehen alle die Ritterstuben in den Gasthäusern, woraus beziehen die was sagen über Auflage etwa von Raum, über Verteilung, über Verbreitung und vielleicht was von Weiz? Ja, ich bin nicht präzise gerüstet, diese Frage zu beantworten. So viel ist sicher, dass das ist bekannt, dass Rauma eine ganz außerordentlich starke Verbreitung gefunden hat. Selbst Goethe hat sich positiv zu Rauma geäußert und so weiter. Da gibt es eine ganze Fülle von Zusammenstellungen. Und man kann aber auch genau verfolgen, wie das Interesse nachlässt. Das hängt aber nicht nur damit zusammen, dass das Werk an Rauma nachlässt, sondern dass die Zeitbedingungen sich gegenüber diesem Werk grundsätzlich verändern. Heute Vormittag ist unter ganz anderen Bedingungen hingewiesen worden auf die Rolle, die Bedeutung der 48er Jahre, das haben Sie gemacht. Das spielt hier natürlich alles mit rein, da ist gar keine Frage. Ich würde meinen, das Erstaunliche ist, dass also der Weizsche Ansatz außerordentlich stark durchgetragen hat, und zwar deshalb, weil er in die Landesforschung eingegangen ist, außerordentlich stark. Sie können, also selbst Bosel steht noch im Banne von Weiz, wenn Sie so wollen, das ist das Beste an Bosel. Entschuldigung, das ist doch ja nicht ein vorzügliches zweibändiges Werk über Ministerialität geschrieben hat. Da kommt, glaube ich, 5-mal das Wort Ritter vor. Das ist völlig verloren gegangen. Noch in der Mitte unseres Jahrhunderts hängen wir da drin. Und das Interessante ist, dass also von verschiedenartigen neuen Ansätzen, hier Herr Cardini hat einen Ansatz gebracht aus italienischen Quellen, der insofern interessant ist, und das ist sehr bezeichnend, hängt auch mit der Diskussion, die heute Morgen geführt worden ist, das Nachleben der Antike hier eine viel größere Rolle spielt und deshalb Cardini veranlasst hat, den Ansatz viel früher zu wählen. Das Problem wird sein, dass bestimmte Begriffe, die der Antike vertraut werden und die das Rittertum übernimmt, bei der wir aber noch nicht wissen, das Problem ist, seit wann wird ein Krieger ein Ritter? In Lateinisch heißt der Miles, heißt der eine wie der andere Miles. Und Cardini hat die Neigung, etwas früher den anzusetzen als ich zum Beispiel. Und das können Sie zum Beispiel nur unter Beschränkung auf die Verfassungsgeschichte nicht machen, weil etwa solche Begriffe wie der Miles Christianus bekanntermaßen in den Bereich der Ideengeschichte gehören und die Kreuzzüge nun auf jeden Fall mal was mit dem Rittertum zu tun haben. Ohne das Rittertum wäre das von vornherein heillos in die Irre gegangen. Aber das führt von Ihrer Frage ab. Ich würde Folgendes sagen, die Aufspaltung, die ich angedeutet habe, geht weiter. Sie finden zum Beispiel auch heute bei uns noch Ritterdarstellungen in den modernen Katalogen, die schließen sozusagen an Giesebrecht an. Sie finden ja bei Giesebrecht keine volle Darstellung, aber immer wieder Anspielungen, weil er gar nicht auskommt. Also wenn ein Königssohn zum Ritter geschlagen wird, oder die Schwertleiter erhält, dann wird da das Fest beschrieben und das muss auch so sein. Und dann leuchtet was vom Rittertum auf, was Sie bei Weiz überhaupt nicht erfahren. Was aber wirkt, was sich auch einprägt und in Rittergesellschaften, wie zum Beispiel in Südwestdeutschland gibt es solche noch, wirkt das natürlich viel genauer nach. Ich bin auch der Meinung, dass zum Beispiel sowas wie Turniere einen Stellenwert hat, der in der Forschung noch lange nicht voll ausgeschöpft ist, weil es sich nämlich um ein Unternehmen handelt, das die Fehde eingrenzt. Das Turnier findet ja im befriedeten Raum statt und es darf nichts passieren, obwohl natürlich immer wieder was passiert. Und das Problem ist, Ideale sind nicht nur da, um eingehalten zu werden, sondern auch um verletzt zu werden. Und man kann einfach, ihre Gültigkeit ist ein Gradmesser dafür, ob sie eingehalten werden oder nicht. aber sie gehören dazu. Und insofern ist das, was ich so als Forderung formuliert habe, meines Erachtens, ist aber nicht nur von mir, das ist, wird jetzt, glaube ich, allgemein anerkannt, das Bedürfnis aus der Forschung selbst entstanden, hier Zusammenhänge, die das Phänomen erst einsichtig machen, wieder voll in den Blick zu bringen. Fleckenstein ribadisce ancora questa esigenza di impostare lo studio del fenomeno della cavalleria in termini più larghi di quelli che sono stati invece propri dell'ultima fase della ricerca. Cioè, il professor Elze, ed è temo l'ultima domanda che possiamo, a cui possiamo dar seguito oggi, perché sì. Herr Malecek hat gefragt nach Auflagen, nach Lesern und so weiter. Ich fürchte, dass die Kenntnis des 19. Jahrhunderts von den Rittern in Deutschland weniger von Historikern als von Germanisten beziehungsweise von Nacherzählern der höfischen Epik herstammt. Deutsche Heldensagen waren in jedem Haus. Parzival, Siegfried, Nibelungen kennt jeder in Deutschland. Daher kennt man die Ritter. Oder von Wagner. Richard Wagner ist auch ziemlich vielen Bürgern in Deutschland bekannt gewesen. Und ohne Rücksicht auf das, was Georg Weitz in seiner Verfassungsgeschichte möglichst objektiv, möglichst stoffreich, möglichst neutral zu schreiben versucht hat, in einer bewundernswerten Weise, unabhängig davon war die Kenntnis der mittelalterlichen Ritterschaft in Deutschland abhängig von diesen Dingen, die eben auch Mittelalter im 19. Jahrhundert sind. Darüber könnte man ein ganzes Seminar halten, aber Ihnen ist das so klar, das ist nicht Questa stessa osservazione si può allargare alla grandissima, credo, alla grandissima importanza che ha avuto il riferimento alla cavalleria anche in ambito filosofico, in modo particolare in quella parte della filosofia che è l'estetica, se si pensa al ruolo che proprio il riferimento alla cavalleria ha avuto in Hegel, e per quel che riguarda l'Italia, se si pensa all'eccezionale importanza che proprio la cavalleria, il riferimento alla cavalleria ha avuto attraverso De Sanctis nella recezione dell'estetica hegeliana e quindi veramente nell'accelerazione che tutta questa considerazione e interesse per il Medioevo e per il Medioevo dei Cavalieri ha poi generato. Quindi veramente i campi, i livelli di discussione, direi bisogna andare forse non solo al di fuori del piccolo ambito della ricerca specialistica storica, ma bisognerebbe avere anche la capacità di unire le preoccupazioni della ricerca storica con altre per poter agguantare il fenomeno nella sua completezza. Bene, io credo che se insomma vogliamo andare avanti, dobbiamo interrompere a questo punto la discussione sulla cavalleria, fare una pausa di 10 minuti e poi alle 5 ritrovarci per iniziare la lezione didattica. Grazie. Molte grazie.